Fußnote. Wenn wir nach Indien und zum dortigen religiös motivierten Kastensystem schauen, verstehen wir, wozu beide Ansätze dienen. Ende der Fußnote. Wenn man den Menschen erzählt, nur durch Leid könnten sie besser werden, werden sie überraschenderweise deutlich leidensfähiger. Und genau das war die Schlüsselfähigkeit, um miteinander zurechtzukommen, vielleicht sogar voranzukommen. Gehorsam, selbst im größten Schmerz. Eine ganz andere Herangehensweise an die Plackerei seiner Zeit entwickelte ungefähr zur selben Zeit, wie die alten Griechen, ein Gelehrter am anderen Ende der Welt, das auch ganz anders aussah als das antike Griechenland. Sanfte Hügel und weite, fruchtbare Ebenen, in denen man funktionierende Kooperationen ganzer Dörfer und Landstriche zur Bewässerung und Ernte vorausgesetzt wunderbar Reis und Weizen anbauen konnte. Wie Will Storr es zusammenfasst, der beste Weg, diese Welt zu kontrollieren, bestand darin, sicherzustellen, dass die Gruppe und nicht der Einzelne erfolgreich war. Das bedeutete, den Kopf unten zu halten und ein Teamplayer zu sein. Diese kollektive Theorie der Kontrolle führte zu einem kollektiven Ideal des Selbst. In den Analekten des Konfuzius beschreibt der chinesische Philosoph den überlegenen Menschen als jemanden, der nicht mit sich selbst prahlt, sondern stattdessen die Verborgenheit seiner Tugend bevorzugt. Er kultiviert eine freundliche Harmonie und lässt die Zustände des Gleichgewichts und der Harmonie in Vollkommenheit bestehen. Dieser achtsame Charakter könnte kaum unterschiedlicher sein als der aufdringliche Westler, der 7000 Kilometer entfernt in Athen aufgetaucht war. Für die Griechen war das primäre Mittel der Kontrolle das Individuum. Für die Chinesen war es die Gruppe. Für die Griechen bestand die Realität aus einzelnen Stücken und Teilen. Für die Chinesen war sie ein Feld miteinander verbundener Kräfte.